Dialog 3. Was darf ich Ihnen bringen? Wir haben nicht viel Hunger. Was können Sie da empfehlen? Eine frische Gemüsesuppe oder einen Cäsarsalat? Dann nehme ich den Salat. Und ich nehme den Vorspeisenteller.